Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room. Es ist Sonntag, der 17. Dezember 2017 und damit der dritte Advent. Doch bevor wir in die Weihnachtszeit und in den Jahreswechsel entschwinden, wollen wir euch natürlich nicht ohne die neuesten News rund um den Eurovision Song Contest zurücklassen. Ich bin Sascha und am anderen Ende der Leitung höre ich wieder meinen lieben Podcast-Kollegen Dennis und ich sage Hallo nach Hildesheim zu Dennis. Hallo nach Pinneberg, hallo Sascha. Ja, ich wollte es gerade verschweigen. Wieso? Weil wenn man, ja, die Türsteher in Hamburg sagen öfter mal, wenn so doofe Leute irgendwie Location ist, oh, ich habe die Bude wieder voller Pinneberger. Und insofern, das ist dann aber eher so ein Schimpfwort. Also auch bei den Autofahrern sind die PI-Fahrer auch immer sehr verschrien, weil sie so einen komischen Fahrstil haben. Okay. Das ist halt aber auch irgendwie ganz normal. Also ja, ich kann ja seit einigen Jahren nicht mehr sagen, hey, ich bin aus Hamburg. Ich wohne jetzt, nicht mehr, ich wohne im richtigen Norden, in Schleswig-Holstein. Das werden wir. Lass das die Hamburger aber nicht hören. Oder die Niedersachsen, ne? Ja, obwohl ich als Hildesheimer muss auch immer klagen, ich bin ja nicht in Norddeutschland, sondern ich bin in Südniedersachsen. Also von daher muss man da auch ein bisschen aufpassen, was man da sagt. Die Bayern unter den Norddeutschen, ne? Also auch nicht. Also den Zusammenhang hatte ich auch noch nicht. Bayern unter den Norddeutschen. Aber ich kann nicht bayerisch, tut mir leid. Das ist aber schade. Ja, wir werden uns über Bayerisch nachher auch noch unterhalten. Von daher ist es ganz gut. Oh ja. Die Überleitung war super. Oh ja. Wir haben uns im Vorgespräch eigentlich oder in der Vorplanung auf unseren Podcast auch so ein bisschen, wir haben uns eigentlich wieder darauf geeinigt, so ein bisschen Schwerpunkte zu setzen. Denn genau. Wir hätten es so, weiß ich nicht, vor 2 Monaten oder so noch nicht für möglich gehalten, dass wir so viel über den deutschen Vorentscheid zu besprechen haben. Und darüber reden können vor allem, das ist das Wunderbare. Und darüber reden können, ja. Also ja. Da ist wirklich eine ganze Menge irgendwie halt passiert. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Wir haben es nachher auch in den Shownotes von unserem Podcast. Also wer uns nicht live hören konnte, der kann uns dann nachher natürlich im Download dann auch sehen und hören, nicht sehen. Ja. Sehen ist auch schön. Genau, liebe Fernsehzuschauer, herzlich willkommen. Genau, wie sie bei der Teenager-Sex-Beichte immer sagen, liebe Leser. vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss. Wir haben, wo habe ich das denn jetzt? Ah, hier ist das. Sie lesen, was andere hören wollen, ja. Genau, also nur ganz kurz, ihr könnt es nachher in den Shownotes irgendwie halt ablesen. Also es wurde eigentlich relativ kurzzeitig, bis zum 6. November wurden weltweit alle Künstler und talentierte Menschen aufgerufen, sich über ein Online-Formular beim NDR zu bewerben. Eigentlich nur über 18 Jahre alt sein. Staatsbürgerschaft war jetzt irgendwie nicht wichtig. Dann hat man jetzt die Entscheidungsträger, wer nachher nach Lissabon für Deutschland fahren darf, sind eigentlich 3 Komponenten. Das eine ist nach wie vor natürlich das Fernsehpublikum, eine internationale Jury und ein sogenanntes Eurovisionspanel, was in unserer letzten Folge haben wir ja noch vom Europapanel gesprochen. Das hat der NDR jetzt umgeändert in Eurovisionspanel. Weil es eigentlich suggeriert hat, es sind Leute aus Europa, was nicht stimmt, sondern es sind eigentlich hauptsächlich Deutsche, die dort drin sitzen. Das waren 100 Personen. Und auf einen Hinweis, glaube ich, von einem Fan, glaube ich, ne, bei der Roadshow wurde das auch irgendwie genannt, dass man das auch irgendwie Eurovisionspanel nennen könnte, glaube ich, ne? Genau, das war wohl irgendwie in, ich es gelesen habe, in Berlin, genau. Mhm. Und da hat einer weil man irgendwie bei Europapanel hat man irgendwie gedacht, ja, da sitzen dann Leute aus Italien, Spanien, bla bla bla, irgendwie halt drin. Und das stimmte gar nicht, weil die Überlegung war ja beim NDR, wer am nächsten eigentlich dran war, am Endergebnis beim Eurovision Song Contest, waren eigentlich die deutschen Zuschauer. Also hat man sich gesagt, Mensch, dann rufen wir mal über die sozialen Medien rufen wir mal dazu auf, dass die Leute sich für dieses Eurovisionspanel bewerben können. Und da hat man dann mit einem ganz, ja, wie soll man das sagen, mit mathematischen Ergebnissen hat man dann sozusagen diese 100 Leute herausgefunden. Ja. Willkommen in der Statistikvorlesung. Hallo. Genau, genau. Und diese 100 Personen sind jetzt auch schon, ich habe es irgendwie mal zurückverfolgt, irgendwann Ende November sind die irgendwie zusammengetreten. Nicht alle zusammen, sondern irgendwie, ich glaube, in 4 oder 5 größeren Städten. Genau, und Frankfurt die saßen und dann weiter, den ganzen Tag vor irgendwelchen Tablets oder so und haben dann, ich glaube, 211 Sänger haben sie bewertet. Boah, und, du bist ja bekloppt. Und das waren, glaube ich, so 90 Sekünder, so Videos waren das. Und dann sollten sie wohl nach bestimmten Kriterien abstimmen, ob sie den Sänger gut finden, ob sie ihn schlecht finden, so lala, wie auch immer. Und jetzt ist daraus entstanden, dass da 20 Teilnehmer. Wo man sagen muss, dass nicht genau, noch nicht genau gewiss ist, ob es wirklich 20 sein werden. Weil ich auch ein paar Kommentare beim Prinz-Blog, wo das ja ziemlich oft veröffentlicht worden ist, beziehungsweise die ja sehr, sehr intensiv gerade darüber berichten, dass es wahrscheinlich auch nur 16 sein können. Wir gucken mal. Mhm. Also ich weiß also okay. So genau, ob es überhaupt 20 sind, das weiß man gar nicht so genau. Mhm. Ich hoffe doch, dass wir noch ein paar mehr zu sehen bekommen. Also, es laufen auch gerade ja noch im Workshop, glaube ich, genau, ne, wenn genau, ich ganz irre. Genau. Von daher wissen wir auch noch nicht alle Kandidaten, aber ja, gut. Es gibt so ein, es gibt jetzt so einen Workshop, der läuft jetzt auch noch, während wir jetzt hier sprechen, am dritten Advent. Die sind irgendwie seit Mittwoch, glaube ich. Ich glaube, seit Mittwoch, den 13. sind sie dabei, die Leute so ein bisschen in Augenschein zu nehmen, die das Eurovisionspanel jetzt ausgewählt hat. Und diese Künstler, da hat man jetzt, also zuerst hat man einen großen Hype-Boom gemacht. Bei Eurovision.de genau. Hat Jan Feddersen geschrieben, so, ha, und man weiß ja gar nicht, wer das ist und so weiter. Und man konnte nur an der Tür horchen und das hörte sich besonders gut an. Und seit Donnerstag, glaube ich, berichten die Kollegen vom Prinz-Blog da sehr ausführlich genau. darüber. Also während wir jetzt sprechen, sind da jetzt auch ein paar noch dazugekommen, über die wir jetzt heute natürlich nicht mehr sprechen können. Aber es macht Sinn, den Prinz-Blog mal auch darin zu aktualisieren. Genau, da mal zu verfolgen. Aber wir werden uns jetzt auch gleich mal mit ein paar beschäftigen, die man jetzt schon weiß. Und der Prinz-Blog hat da schon ein bisschen Einblick bekommen in die Künstler, die daran teilnehmen. Und das ist jetzt sozusagen so ein bisschen der Stand. Die sitzen da jetzt in diesem Marweg-Studio in Köln. Das ist so ein, also ich habe gelesen, dass Herbert Grönemeyer dort sein Album Bochum zum Beispiel mal dran da aufgenommen hat. Das ist so ein Mix aus Digitalstudio, aber auch wohl irgendwie noch so ein bisschen althergebrachte Studio. Also es ist wohl wahrscheinlich ganz sehr beliebt. Genau. Sind alte Synthesizer wahrscheinlich, die sie da auch da stehen haben und so. Also ja, das genau. ist wahrscheinlich nicht genau. das typische digitale Studio, also wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich, wenn die noch sehr viele alte Synthesizer da dort stehen haben, das ist natürlich noch immer noch sehr, sehr beliebt bei vielen Künstlern, alte Geräte zu benutzen, um ihre Musik zu machen. Ansonsten gibt es da nicht so viel darüber, ne? Wir haben aber ein paar Künstler, die genannt worden sind. Mit welchem möchten wir denn anfangen? Wen hättest du denn gerne, Sascha? Mir ist das natürlich ziemlich egal. Fang einfach mal an. Also, wir können ja mal anfangen mit Ivy Quino. Quino? Quino. Ivy Quino. Ja, Ivy. Erste Gewinnerin von The Voice of Germany, die mit ihrer Single, glaube ich, sogar Goldstatus bekommen hat. Ich glaube, ihr Album war auch Goldstatus. Ja, sie hat den Echo 2013 gekriegt. Auch das noch, ja. Mhm. ist leider ein bisschen wieder aus der Versenkung verschwunden, weil sie derzeit in New York, glaube ich, ne, Schauspiel studiert, wenn ich mich nicht ganz irre. Und sie ist eine der Kandidatinnen, die bei den Top 20 dabei ist. Und ich muss sagen, sie war ja schon mal im Gespräch. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich glaube, 2014 oder so etwas. Da war sie schon mal im Gespräch. Also es ist jetzt nicht so ganz neu, dass sie irgendwie im ESC mit im Zusammenhang ist, sondern es gab da schon mal ein paar Artikel dazu, dass sie im Gespräch war. Aber ich muss sagen, sie hat eine sehr, sehr interessante Stimme. Ich weiß nicht, ob du die Alben, ich habe ein bisschen die Alben durchgehört. Sie kann Soul, sie kann Pop, sie kann Funk, sie kann auch Akustik. Teilweise auch sehr, sehr balladig ist sie auch unterwegs. Also dann bin ich echt gespannt, was sie da ja, machen wird. Und wir schauen mal. Also ich weiß, dass du ein paar Probleme damit hast, weil sie diese Ausstrahlung noch nicht hat. Also diese, dass sie ihre, naja, ihre, wie sie aussieht teilweise, ein paar Probleme hat. Also, dass sie immer nicht ganz vorteilhaft angezogen ist vielleicht. Oder? Nein, aber ich, also es scheint ja nicht so super weitergegangen zu sein. Also das mit der Schauspielkarriere ist dann vielleicht auch eher so ein Ausweichding irgendwie halt gewesen. Also man hat halt nicht mehr so viel gehört und sie war dann, glaube ich, da auch immer mal wieder so im Gespräch, wenn es jedes Mal um den Vorentscheid irgendwie ging. Ja, und die könnte ja da vielleicht noch mal mitmachen. Vielleicht ist auch einfach für sie jetzt so ein bisschen die Zeit dabei, die Zeit soweit. Ja, wir werden mal sehen. Also ich glaube, sie gehört auch da zumindest erstmal zu den bekanntesten Namen, glaube ich, was man da so bisher so an Leuten gehört hat. Das Interessante ist doch eigentlich, dass sie viele Titel selber schreibt. Also das heißt, sie hat auch für andere Künstler schon geschrieben. Das könnte richtig interessant werden, weil sie, wenn sie selbst ihren Song schreibt, glaube ich, noch mal eine andere Interpretation dieses Titels natürlich hinlegen kann. Und wenn es eine schnelle Nummer ist, ich habe jetzt einiges gehört, ich bin jetzt auch mit ihrem ersten Album, habe ich fast so mal durchgehört, mal so durchgeklickt, und auch so ein zweiten Album, was sie rausgebracht hat, da gibt es wirklich viele, viele gute Songs, wo ich echt Bock habe auf mehr. In dieser etwas schnelleren Art, das passt super zu ihr. Also wenn es eine Abtempo-Nummer wird, wäre das super. Vorausgesetzt, sie kommt überhaupt in die Top 5. Das wissen wir ja alle nicht. Das muss ja das Eurovisionspanel, und wir dürfen ja nicht vergessen, die internationale Jury wird auch darüber entscheiden. Genau, die kommt jetzt zum ersten Mal dazu. Das, genau. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob sie überhaupt dabei sein wird, aber sie hat Potenzial sehr, sehr weit, denke ich, dort mit reinzukommen. Also so zum Ablauf, das klang auch alles sehr, sehr gut, weil die haben die jetzt eigentlich alle eingeladen. Ich überlege gerade, also soweit wie ich weiß, war das auch geplant mit 20 Teilnehmern. Insofern, da hat es ja im Prinz-Blog auch gestanden, weil die das ja auch so sozusagen nebenbei hier machen, die ihre Berichterstattung, und das nicht hauptberuflich, haben die wohl in den ersten zwei Tagen auch nicht die Gelegenheit gehabt, um davon zu berichten. Oder aber der NDR hat da auch vorher keinen Einblick gegeben. Da könnte nämlich noch mal sein, dass da so in dem Tag 1 und 2 noch so Überraschungseier irgendwie halt schlummern, von denen wir noch nichts wissen. Entweder sind es vielleicht schon ein bisschen prominentere Leute, oder aber vielleicht so in der Vorauswahl, Mensch, das wollen wir vielleicht der ESC-Community noch nicht gleich irgendwie präsentieren. Also das könnte noch sehr spannend irgendwie halt sein. Ja, und sie machen das irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine, wir machen mal eine Woche Labor. Urlaub und dann musizieren wir mal zusammen, und das ist ja im Grunde genommen, ich habe mir das mal hier aufgeschrieben, die haben ja da so ein, ich habe hier meine Schrift. Also ich weiß, dass Thomas Schreiber es gerne Labor genannt hat, bin ich nicht ganz irre. Also Labor. Sie haben da Sie haben da einen Vocal Coach engagiert, der die so ein bisschen im Gesang, das ist der Jeff Cascaro heißt der. Kommt aus Bochum, ist ein deutscher Jazz- und Soul-Sänger, Trompeter. Der hat unter anderem mit der NDR Big Band musiziert, mit den Fantastischen Vier, Guano Apes, H-Blocks. Dann mit Götz Alsmaster. Bei DSDS war 2008 sogar als Vocal Coach unterwegs. Okay. Und der bringt die so ein bisschen so auf die Spur. Was ist so deren Stil? Was können die? Was sollten sie vielleicht lieber lassen? Dann gibt es wohl so ein zweiter Durchgang mit einer Choreografin. Das ist Nikki Grandison. Die hat unter anderem mit Culture Beat, mit LaBouche und DJ Bobo auf der Bühne gestanden, unter anderem auch mit Kim Wilde und Sarah Connor. Und die soll so ein bisschen die Bühnenpräsenz der Leute so klar machen. Weil am Ende steht wohl jetzt, die werden im Grunde einen Tag eingeladen, dann haben sie diese Abläufe. Und am Ende soll von denen jeweils ein 90-Sekünder gemacht werden. Genau. Den dann dieses Eurovisionspanel und die internationale Jury gleichsam entscheiden soll. Und aus diesen 20 Leuten werden wir dann irgendwann, das soll wohl, weiß nicht, im Januar, Ende Januar oder so soll das wohl bekannt gemacht werden, sollen die dann die Leute sein, die dann auf der großen Bühne des deutschen Vorentscheids irgendwie halt auch so stehen. Und das macht einen sehr smarten Eindruck, wie sie da jetzt ganz locker im Grunde an diese Geschichte irgendwie halt rangehen. Und ja, und wie gesagt, und so ein paar Leute lassen einen da ja wirklich auch sehr positiv stimmen, was da irgendwie ja, wir auch stattfindet. Wollen wir mit der nächsten etwas bekannteren Gruppe weitermachen, wo ich sage, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit habe. Aber gut. Ja, leg los. Und zwar Vox Club, die Band, die ja so ein bisschen eigentlich bekannt dafür ist, Ballermann und Oktoberfestmusik zu machen. Und so ein bisschen auf bayerisch, ja, so bayerischen Rock kann man das auch nennen, wenn man das möchte, machen. Und ich bin kein großer Fan von denen. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Ich weiß, dass es in der Community ein bisschen anders aussieht, aber ich kann mit dieser Art von Musik nicht so wirklich was anfangen. Und ich finde es, glaube ich, auch schwierig, vor allem der nationalen Jury, wenn die mitvoten werden, das als positiv zu verkaufen, weil Volksmusik oder Volksmusik angehauchte Musik ja so schon ein bisschen problematisch gewesen ist beim ESC. Es gab aus Österreich einen Beitrag, es gab aus Slowenien einen Beitrag, glaube ich, wenn mich nicht ganz irre, wo sie so Alpenmusik gemacht haben. Ich glaube, es gab auch Alpenrock, gab es, glaube ich, auch. Ja, es ist ein bisschen. Die Rumänen haben auch gejodelt in 2016. Ja, aber ich muss dazu sagen, das war aber eher Crossover. Das hat ja mit dem eigentlichen traditionellen Jodeln hatte das ja nicht so viel zu tun, sondern es war ja schon so ein Versuch, das auf modern und Crossover-mäßig zusammenzupacken, dass es was Neues ergab. Das ist aber bei Vox Club nicht so. Es ist ja schon, diese Musik, die Art der Musik ist ja nicht neu und es ist alles so ein bisschen. Ja, also Rock Me würde, glaube ich, ziemlich untergehen, wenn sie mit diesem Song beim ESC auf Gesang getreten wären. Ich weiß zwar nicht, wie du das siehst, Sascha, aber na klar, die sind bekannt auch in vor allem bei Florian Silbereisen. Ich glaube, der würde ich freue mich sagen, wenn er hören würde, dass sie beim Vorentscheid dabei sind. Aber für mich persönlich, ich kann damit nichts anfangen. Eine der wenigen Sachen, wo die mir überhaupt nicht gefallen. Also, mal gut. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also ich habe da gestern waren die, glaube ich, war das gestern? Nee, ich glaube vorgestern. Ja, gestern. Gestern waren sie da praktisch da in diesem Workshop. Und dann habe ich mir natürlich, ich gucke mir immer dann ganz gerne, man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gefunden, wo sie mal live singen. Also da waren sie irgendwo bei Carmen Nebel, glaube ich, da haben sie so a cappella-mäßig, glaube ich, dann so gesungen. Das ist immer Playback meistens, ja. Und es ist natürlich, manche erinnern sich noch an La Brass Banda, da auch so ein bisschen bayerisch Polka dann so gesungen und eigentlich ja beim Vorentscheid vom Publikum eigentlich nach Kopenhagen, ne? Wo Cascada dann gewonnen hat. Genau. Und daran hat man sich jetzt erinnert. Es ist eine Farbe und es ist, so moderne Volksmusik. Ich würde jetzt mal sagen, Oktoberfest oder Ballermann kann ich jetzt nicht so ganz unterstreichen, weil da gibt es schlimmere Sachen. Da gibt es irgendwie, sie liebt den DJ oder was weiß ich. Das sind wirklich auch eher so nur so Knaller, die halt nur darauf aus sind, Stimmung zu machen und Platten zu verkaufen. Das will Vox Club natürlich auch. Aber es ist so ein bisschen so eine Band, wo, glaube ich, das Ausland vermutet, ja, das ist typisch deutsch. Also dieses Bayerische ist natürlich immer so, da denken alle, ja, das so wie, dass der Franzose mit dem Baguette unterm Arm irgendwie halt immer durch oder die Straßen. Oder Chanson, vergesst nicht Chansons. Genau. Und singt immer Chansons? Also wenn die jetzt unter den letzten fünf wären, ich würde es jetzt nicht schlimm finden, weil ich glaube, dass, und selbst wenn die auch nach Lissabon fahren würden, würde man sagen, ja, die würden wahrscheinlich auch ein bisschen auch Stimmung machen. Es ist, glaube ich, aber eher vielleicht schon so eine Live, so im Live kann das schwierig sein. Ich finde sie nicht schlimm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, Untergang des Abendlandes. Ist zumindest eins der, der Gruppen, die so ein bisschen hervorsticht. Es gibt eigentlich das, was man so bis heute Sonntag 15.20 Uhr irgendwie halt weiß, was da so in diesem Workshop irgendwie so läuft. Fallen mir nicht im Moment aus denen, die bekannt sind, so viele Leute ein, wo ich jetzt sagen würde, ja, das sind jetzt außergewöhnliche Künstler. Da würde ich Vox Club eher dazu zählen. Also bisschen schwer, wenn man da so lange drüber reden muss, dann ist da vielleicht auch irgendwas nicht ganz richtig. Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Wir können ja mal weitermachen mit einem eher unbekannteren oder beziehungsweise ein Duo, was eher unbekannt ist, und zwar Zweiland. Ja. Ich glaube, die eine spielt bei Köln 50 irgendwas mit, bei diesen komischen RTL-2-Geschichten, ne? Mhm. Und er, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißen. Weißt du, hast du den Namen auf, den, nee, auf dem Schirm? Nee, das weiß ich gerade nicht. Die haben auf alle Fälle klingen die so ein bisschen wie, wie soll man das nennen? Wie Glasperlen. Glasperlenstiel. Ja, aus 50.0667 ist das. Und die zwei sind natürlich und zwar, wie hießen sie denn? Ich suche das jetzt gerade. Ja, ich suche auch gerade. Diana Schneider und J.O. J.O. war beim Supertalent dabei und hat dort Deutschpop gemacht. Aha. Und Diana Schneider ist, wie gesagt, bei 50667, so heißt sie, Köln 50667, bei dieser Scripted Reality Sendung dabei. Mhm. Und die beiden machen jetzt, Glasperlenspiel. Was für ein schwieriges Wort. Glasperlenspiel, ähnliche Musik. Mhm. Was okay klingt, also ich habe, es gibt eine, die erste Single von denen heißt Komm, wir heben ab. Habe ich so noch nicht gehört. Ich glaube, das ist auch eher so bekannt im Umfeld von Köln 50667. Von daher muss man halt mal sehen, was sie denn für einen Song singen werden. Ich habe gehört, dass sie bei diesem Workshop einen deutschen und einen englischen Titel, glaube ich, oder beziehungsweise, ja, einen englischen Titel gesungen haben. Also wenn sie deutsch singen werden sollten, wäre das ziemlich gut. Von daher schauen wir mal, wie es sich ergibt. Und Sascha ist kurz weg, das ist auch schön. Nee, ich bin schon wieder da. Sascha hat sie einfach mal kurz verabschiedet. Ich musste nur eben mal kurz bei meinem Kater hier eingreifen. Der hört immer noch okay. Ja, wir können also, mal. Achso, warst du nicht fertig? Ja. Hm? Ja, wie gesagt, Zweiland ist ein Duo. Wir müssen mal gucken, was da kommt. Gesanglich könnte es auch okay sein, glaube ich, wenn sie live singen. Ich habe sie live noch nicht gehört, das ist halt das. Ich habe nur den guten J.O. mal live bei den Castings mal nachgeguckt. Der klingt gut. Mhm. Also, man hätte nicht gedacht, dass er auf Deutsch so gut singen kann. Also, da müssen wir doch mal achten, was dann, wenn sie denn überhaupt in die Top 5 kommen, so zu sehen gibt. Das wissen wir ja auch noch nicht. Also, von daher. Wir haben im Chat ein paar Leute, die sich auch hier schon beteiligt haben. Da ist einmal Patrick, der es, glaube ich, sehr gut findet, dass Ivy dabei ist, denn er hat schon nach ihrem Gewinn bei The Voice gesagt, dass sie sich unbedingt bewerben soll. Nun weiß man wahrscheinlich auch nicht, ob sie das vielleicht auch im Hintergrund getan hat oder ob es irgendwelche Gründe gab, warum nicht. Aber jedenfalls ist sie ja jetzt da in diesem Workshop irgendwie mit dabei. Und Tobis ist irgendwie dabei, der hier schreibt, Ivy lief mit Do You Like What You See, zumindest bei mir im Radio, sehr, sehr oft nach ihrem Gewinn. Das stimmt. Und es wurde ja nach polarisierenden Künstlern gesucht und die Fans von Vox Club, ein Fan von Vox Club sei er jetzt irgendwie halt auch nicht. Aber das denke ich halt auch, man will halt so ein bisschen auch Leute haben, wo die eine Hälfte sagt, finden wir gut, und die andere Hälfte sagt irgendwie, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Also ich denke mal auch, also es ist wahrscheinlich, man will ja auch den Vorentscheid ein bisschen interessant gestalten, und vielleicht wird man da auch eher da mal gucken, dass solche Gruppen da auch mit dabei sind. Ne? Also wir haben ja noch ein paar Namen, die wir so nennen können, und zwar ist das Xavier Darcy. Mhm. Wie kann man ihn denn so einordnen? Ich würde eher sagen, also Singer-Songwriter ist, es gibt Singer-Songwriter-Songs von ihm. Er hat bei Inas Nacht, da hat erscheint wohl der Redakteur von Inas Nacht, der Musikredakteur, gutes Händchen zu haben. Ich habe mir ein bisschen was angehört. Es gibt eine Single-Auskopplung, beziehungsweise eine Single von ihm, die nennt sich Big City Dreams. Es gibt verschiedene Live-Versionen. Eine, die so ein bisschen an Salvador Sobral erinnert, aber es gibt auch eine Studio-Version bei Puls, beim Jugendradio vom Bayerischen Rundfunk, wo er in einem Studio-Set mit einer Band einen Mega-Sound hinbekommt. Also live ist dieser Mann extrem gut, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hab jetzt diesen Titel, glaube ich, mehrmals hintereinander rauf und runter gehört. Mhm. Irgendwie macht das mega Spaß. Das ist so eine Art 80er-Sound mit so ein bisschen modernen Einklängen. Ist es auch teilweise, sage ich mal, so ein bisschen, wie hieß die Band, die dieses Jahr von Deutschland so gut, Norwegen war es, glaube ich, ne? So ein bisschen auch mit so Synthesizern und auch so Sprachveränderungen. Dieses Grab the Moment, ne? Ja, genau. Mhm. So ähnlich, also es ist nicht dasselbe Musikstil, aber es ist ähnlich angehaucht, sagen wir es mal so. Und ich hab das gedacht, also ich habe auch noch einen anderen Vergleich. Kennst du noch A Friend in London? In London? Mhm. Mhm. Also da würde ich ihn auch so ein bisschen, also nicht ganz so extrem einordnen, weil er so ein bisschen die Art des Singens hat. Mhm. Wie der Sänger von, ich glaube, Tim, irgendwas heißt der ja, glaube ich. Ist auch egal. Und da sehe ich ihn ziemlich gut. Wenn er so live ist, wie es in den Videos ist, dann kann das ziemlich geil sein, wenn er mit so einem Elektro-Sound-Ding dort auftritt. Also das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund bei der ganzen Geschichte. Man sucht ja nach sehr außergewöhnlichen Stimmen. Genau. Und nach markanten Stimmen. Also können wir gleich sogar mal einen kurzen Sprung irgendwie halt machen zu einer anderen Künstlerin, die da auch aufgetreten ist. Und der hat eine sehr markante Stimme. Also man erkennt ihn, glaube ich, nachher auch wieder. Insofern glaube ich, ist er schon mal, also das Einzige, was ich so ein bisschen negativ finde, ist, ich habe da so ein paar Sachen gesehen, wo er eben jetzt kein Instrument in der Hand hat, da fuchtelt er mir jetzt ein bisschen zu viel mit den Händen so wild hin und her. Also ich glaube, aber dafür sind ja auch dann eben halt solche Workshops irgendwie da, wo man dann vielleicht mal so ein bisschen ruhiger oder so. Er hat bei Inas Nacht, ist er mal aufgetreten, ich glaube, das war so ein Clip von 2015 oder so, keine Ahnung, da hat er eine Gitarre in der Hand gehabt, da hat er diese kleine Kneipe, die hat er da irgendwie wirklich da weggerockt. Gerockt. Ja. Und insofern ist das halt, und da gibt es zum Beispiel eine so eine andere Künstlerin, die ist, glaube ich, vorgestern irgendwie angetreten, die Lara Trautmann, die als Lara Loft bekannt ist. Die ist unter anderem Synchronsprecherin und ist irgendwie sie synchronisiert die Videospielfigur Lara Croft. Und die hat auch eine ganz gute Stimme, aber da habe ich so gedacht, ja, das könnte aber jedes andere Mädchen irgendwie halt sein. Und man vergisst es da irgendwie auch ganz schnell. Mhm. Und ich glaube, bei dem Xavier Darcy, oder er heißt nur Darcy, keine Ahnung, wie er sich dann am Ende jetzt irgendwie nennen wird, ist es wirklich so, den würde man wiedererkennen. Also da ist halt so, wo ich so denke, ja, man hat ja nachher nur diese 3 Minuten in Lissabon. Und da hat man keine 10 Minuten und kann nicht noch irgendwie 5 Clips von dem hören oder so, sondern es muss dann funktionieren. Und ich glaube, das wäre schon so ein ganz heißer Kandidat. Also Definitiv. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Titel einmal gehört und also am Anfang und konnte den mitsummen. Mhm. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass es ein Song ist, den man irgendwie im Ohr hat gleich, wenn der startet und man nach dem ersten Refrain auch so mitsummen kann. Das ist schon eine Sache, die man bei vielen Songs nicht so hat. Mhm. Also da hat er schon ein Händchen dafür. Wir müssen halt gucken, ob er dann wirklich in den Top 5 kommt oder nicht. Das ist halt die Frage. Wissen wir nicht. Das entscheidet das Eurovisionspanel und die Jury. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe sehr. Und ich hoffe, dass sie keinen Singer-Songwriter-Titel nehmen, sondern wirklich dieses elektro-soundmäßige, angehauchte 80er-Jahre Soundmäßige, das wäre super. Also das würde mit einem richtig guten Titel, vor allem live, ist der mega. Ich glaube, der könnte gut die Bühne rocken. Naja, man hat ja vor, tatsächlich wirklich diesen 5 Leuten einen Song auf den Leib zu schneidern, der nicht irgendwo in der Schublade schlummert. Genau. Sondern der dann wirklich zu den Leuten passt. Und da sind wir mal gespannt, ob der NDR das einhält. Kurzer Einschub. Patrick hat gerade geschrieben, der Sänger von Friend in London heißt Tim Shaw. Shaw. Oder Shaw. Ich glaube Tim Shaw. Ja, ist ja ein Däne. Der macht aber, ist auch so, der ist auch, ja genau, der ist Däne und ist auch Solo derzeit unterwegs. Von daher hören wir ab und zu von ihm noch was. Aber so viel ist da auch nicht mehr. Gut. Es gibt dann noch jemanden, und zwar nennt sich der Boris Alexander Stein. Der ist heute erst bekannt geworden. Der ist auch Gewinner von The Voice. Macht so eine Art, wie soll man das sagen, Deutsch-Pop-Singer-Songwriter-Geschichte. Könnte interessant sein. Ich weiß nicht, wie man den vergleichen soll. Sowas wie Mark Vollpfosten. Ja, aber er sieht auch extrem aus, weil er hat überall Tattoos, auch im Gesicht und so. Also er sieht sehr markant aus. Ja. Sticht auch so ein bisschen dabei hervor. Wir müssen mal gucken. Also mit einem guten Titel könnte das was sein, aber ich weiß halt nicht. Ach Gott, sicher. Du klingst nicht? Nee, weil da hatte ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, mir da wirklich ein paar Sachen anzuhören, weil es ja vorhin erst bekannt wurde. Für mich hat es sich irgendwie wirklich angehört, was wir sonst irgendwie tagtäglich im Radio hören. Also, ja, also ich möchte eigentlich nicht mehr diese NDR2 Heavy Rotation irgendwie beim ESC oder beim Vorentscheid hören. Okay. Also, wobei ich irgendwie am Rande irgendwo gelesen habe, dass der gesagt hat, er möchte gerne aus dieser Sing-a-Song-Geschichte da irgendwie weg und zu was anderem. Vielleicht hat er auch irgendwie noch ein anderes Repertoire da in petto. Ich weiß es nicht, aber so die Sachen, die du mir da in Slack auch gesetzt hast, habe ich so gedacht, ja, das ist aber eigentlich das, was ich im Radio sonst immer höre. Und das wollen wir ja eigentlich nicht mehr, weil man wirklich diesen ganz außergewöhnlichen Ding. Also sowas wie Xavier Darcy hören wir zum Beispiel nicht im Radio. Ich habe ihn noch nie im Radio gehört. Genau. Von daher, er hat auch keinen eigenen Plattenvertrag, so viel ich das weiß. Er hat alle seine ganzen Sachen selbst veröffentlicht und produziert. Also Boris hat übrigens nicht gewonnen. Okay, Boris hat nicht The Voice gewonnen. Danke an Tobis. Ja, gut. Wir haben ja noch ein paar andere, die ich alle nicht kannte. Wir hatten noch eine Gruppe, die so Art O-Gene ähnlich sein soll. 3 Mädels, die noch keinen Bandnamen haben, ne? Ja, irgendwie war der Arbeitstitel Kreisel da irgendwie. Kreisel. Ja, solange es nicht der Zeitschriftenkreisel ist, dann ist er. Ja, da weiß man aber, glaube ich, nicht so viel, weil das sind irgendwie 3 Mädels, die dann da wohl irgendwie aufgetreten sind und Tobis hat jetzt hier gerade noch geschrieben, Lara Loft finde ich persönlich wegen ihrer Lieder zu Computerspielen ganz spannend, verfolge sie seit The Voice letztes Jahr, kann aber die Bedenken nachvollziehen. Ja, also ich finde tatsächlich tolle Stimme, gar keine Frage, aber wenn man jetzt diese Stimme nehmen würde und ein anderes, auch hübsches Mädel irgendwie würde sozusagen Playback so tun, als würde sie das irgendwie singen, würde man sagen, ja, das ist die. Also da ist nichts Markantes. Also ich glaube, das ist manchmal auch so, vielleicht brauchen sie gar nicht so ein Ticken gut singen, sondern vielleicht ein bisschen schlechter, aber haben irgendwie ein bisschen mehr Personality. Also so ist es dann, glaube ich, auch so ein bisschen in der Richtung. Aber die Geschmäcker sind ja auch ganz verschieden, ne? Genau. Dann haben wir noch 2 Unbekannte, die ich vorher nicht kannte. Daniel Demir. Habe ich vorher noch nie gehört. Mhm. Das ist auch eine Solokünstlerin. Mir sagt die damit, sie war auch bei The Voice. War das nicht ein Typ? Es war ein Typ. Es war ein Typ. Es war ein Typ. War auch bei The Voice. Also jedenfalls rekrutieren sie ja sehr viele Leute aus The Voice. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Also insofern muss das ja doch ein ganz guter Pool irgendwie halt sein, weil es wundert einen schon jedenfalls, dass niemand von DSDS irgendwie dazukommt oder so. Also mag das ja für dieses Format ja auch wirklich für sich sprechen. Also müssen wir mal schauen. Und dann haben wir noch jemanden, und zwar Vin Kuhat oder Kuhat, wie auch immer, das ist, der ist Asiate, ist auch Vocal Coach in Hannover, okay, und studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und ist ja, wie gesagt, ja, sehr, sehr bekannt in Hannover. Also war auch bei The Voice, wie es mal so ist, und wieder, spielt, ne, unter anderem Keyboard und ist auch an der Loop-Station. Also ein bisschen. Finn oder V-I-N-H. Würdest du sagen Finn? Finn? Mhm. Finn? Kuhat? Oder Kuat? Kuat würde ich da ja sagen. Kuat. Kenne ich auch nicht, habe ich vorher auch nie gehört. Ist auch so ein bisschen ja, solo unterwegs. Ich kenne ihn auch nicht, aber ich habe auch nichts davon, noch nichts gehört. Von daher ist es so ein bisschen schwierig da jetzt irgendwie. Es gibt ein paar YouTube-Videos von ihm, wo er auch teilweise auf Deutsch singt und Englisch. Da müsst ihr euch mal angucken. Es gibt einen YouTube-Kanal. Ja, jedenfalls haben wir, also man muss ja dazu sagen, da sind jetzt so einige, die jetzt, klar, die sind jetzt nicht so mega bekannt. Vielleicht Ivy Quaino noch ist ein bisschen bekannter. Ansonsten sind das eher so Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger was machen, ein bisschen im Verborgenen, immer so auch an so einer Schwelle stehen, ja, zum richtig bekannt werden. Und natürlich jetzt diese Plattform des Eurovision Song Contest da so ein bisschen ausnutzen. Aber wenn ich so zum Beispiel eben halt so wie Darcy oder so, dann denke ich immer so, ja, das ist eigentlich so die Richtung, in die eigentlich so der deutsche Vorentscheid oder Deutschland beim ESC irgendwie halt gehen sollte. Naja, insofern, es hört sich schon mal alles sehr gut an. Also ich kann jetzt irgendwie nicht im Moment sagen, oh, das ist so ganz, ganz schlimm. Wir wissen jetzt nicht, was in Tag 1 und 2 irgendwie war. Vielleicht kommen da irgendwie auch noch die großen Hammer. Also ich würde jetzt mal so sagen, aus dieser Auswahl, die wir da so beredet haben, könnte ich mir ganz gut Ivy, Vox Club und den Xavier Darcy eigentlich ganz gut vorstellen. Also die anderen sind so, laufen da eher so mit, weil das man Problem jetzt natürlich ist, auch nicht vor auch nicht, Ort nicht, irgendwie nicht, halt auch ist. Ne? Und ist wir halt wissen ja auch nicht, wie sie sich anhören. Ne? Ja. Das ist ja das Problem. Also wir von den Kreisen wissen wir ja auch nicht, wie sie klingen. Ja. Also von daher können wir jetzt auch kein Urteil darüber fällen. Aber die Sachen, die bisher da sind, ist es ziemlich, sagen wir mal, ist es ziemlich gutes Material. Ja, was haben wir denn noch so? Ja, also das ist eigentlich so ungefähr das, was man da jetzt irgendwie auch zu diesem Workshop irgendwie halt sehen kann. Jedenfalls wird da jetzt werden da jetzt so kleine Videos immer am Ende dieser Sessions dann gemacht. Und das Eurovisionspanel und die internationalen Juries entscheiden jetzt dann daraus, welche 5 Künstler. Und ich glaube, dann soll das wohl so sein, dass bis zum Vorentscheid sollen die dann sozusagen die Bühnenshow soll dann feststehen, was sie wahrscheinlich anhaben und wie sie auftreten und so weiter. Und wir sind mal gespannt. Wir können ja vielleicht mal dazu überleiten. Das hattest du mir so sogar gestern dann geschickt, denn man weiß schon, welche Produktionsfirma. Naja, zumindest die Leute machen soll. Also produziert wird das Ganze von, Produzent ist Matthias Alberti von Kimming Entertainment. Gemeinsam mit Lodge of Levity von Florian Wieder und Jens Buja sowie Carsten Lehmann von MBTV. Oder wie auch immer, eine Produktionsfirma in Berlin. Und die Bühne wird von Florian Wieder gemacht. Das heißt, das ist auch derjenige, der die aktuelle Bühne in Lissabon konzipiert hat. Ne? Ja, genau. Da kommen wir gleich nochmal dazu, aber jedenfalls es ist wohl noch nicht ganz klar, ob es sind jetzt 2 Städte in der Optik, nämlich Köln und Berlin. Das ist wohl nämlich noch nicht so ganz klar. Das hängt wohl noch von wahrscheinlich, welche Location da wirklich frei ist. Okay. Und was ich gelesen habe, ist, dass Barbara Schöneberger da wohl auch wieder als Moderatorin mit von der Partie ist. aber auf jeden Fall wird es nicht mehr mit Brainpool gemacht. Und es soll wohl auch keine Band mehr geben, sondern es wird wohl ein erstes Abbild sein, so könnte der Auftritt in Lissabon aussehen. So ist dann wahrscheinlich die Rede dann davon. Das macht ja auch Sinn, wenn der Florian Wieder da auch in dieser Produktionsfirma mitmischt und gleichzeitig diese Bühne in Lissabon ja mitkreiert hat, dann kann der natürlich auch für den deutschen Vorentscheid technisch ein bisschen Input geben auf die Bühne, was dort möglich ist. Wie gesagt, das ist mal abzuwarten, was da auf uns zukommt. Genau. Also, es ist aber wohl irgendwie immer, also es ist noch nicht bekannt, welche Plattenfirma das übernimmt, welches Sendedatum, das ist wohl so Februar, also Ende Februar ist wohl irgendwie im Gespräch für den deutschen Vorentscheid. Also es wird wohl eine Show werden, da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig irgendwie, oh, das wären bestimmt irgendwie 3 Sendungen, weil bei 5 Kandidaten, was will man da, 3 Shows machen? Das wird mit Sicherheit nicht so gehen. Moderation, ja, wird wohl Barbara Schöneberger machen. Und ja, das hast du irgendwie gelesen, ne? Von Thomas Schreiber, der hat beim Prinzblog was reingeschrieben. Schönes kommentiert, ja, sehr, sehr lange, weil sich auch ein paar Leute über die Künstler aufgeregt haben und so. Von daher, das Übliche, wie es immer so ist, jedes Jahr wird gemeckert. Ich glaube, die Deutschen, wenn sie nicht meckern können, sind sie nicht gesund. Aber es werden, wie gesagt, nicht die Heavy Tones dabei sein, nur Wolfgang Dahlheimer ist als musikalischer Leiter für die Workshops da. Ansonsten haben die Heavy Tones damit erstmal nichts zu tun. Mhm. Und er sucht noch einen Namen für die Sendung. Und er hat auch hier hingeschrieben, wenn Sie einen Namen haben, bitte so kurz wie möglich, weil lange Titel werden nicht gerne abgedruckt. Also wenn ihr noch einen Namensvorschlag habt, immer her damit. Ich habe auch versucht, mal so ein bisschen was zusammenzustellen. Es ist gar nicht so einfach, einen Titel für diese Sendung zu finden. Also wir haben jetzt ja unser Song für Lissabon ist ein bisschen ausgelutscht, glaube ich. Dann machen wir irgendwas Schmissiges, ich weiß aber nicht was. Melodiefestivalen. auf nach Lissabon, einfach mal auf nach Lissabon. Also das ist, glaube ich, tatsächlich, weil und heutzutage muss man natürlich eigentlich auch eine kurze Bezeichnung finden, damit die Leute auch das als Hashtag dann bei Twitter irgendwie schreiben können, wenn darüber diskutiert wird in den sozialen Medien. Also es ist nicht ganz einfach, aber es ist natürlich interessant, dass sich doch der NDR langsam doch mal auch öffnet in die ESC-Community und auch Vorschläge zulässt und wirklich auch in den, in den, ich nenne es jetzt mal Fachmedien auch dann auch reinschreibt, also wir sind auf euren Input auch angewiesen und aus dem Europa-Panel ist Eurovisions-Panel geworden und also das spricht ja schon dafür, dass man jetzt mittlerweile auch ein Ohr auch hat an der ESC-Community. Also wer eine Idee hat, der kann sich ja an Thomas Schreiber, Unterhaltungschef beim NDR, auch mit einer Mail, wir könnten das auch gerne dann weitervermitteln. Du willst das weitervermitteln? Wir vermitteln das. Ich wusste gar nicht, das ist eine vierte Mittlungsagentur. Also kriegen wir noch Provision dafür? Also, ich bin gerne immer dabei, wenn wir gute Namen vermitteln können und wenn wir diese Marke Eurovision Song Contest immer noch veredeln können. Also da habe ich gar keine Probleme dann damit. Also ja, aber abschließend würde ich jetzt mal sagen, können wir da, glaube ich. Gutes Feld, glaube ich, wird die anderen Namen werden noch entspannt sein, die noch nicht jetzt veröffentlicht sind. Von daher schauen wir mal, was jetzt so passiert. Das werden wir im nächsten Jahr genauer wissen. Ich habe gehört, in 6 Wochen möchte man oder im nächsten Jahr auf alle Fälle möchte man die Namen veröffentlichen. Also alle Namen wirklich auch. Von daher lassen wir uns mal wirklich überraschen, wer das denn alles so sein wird. Mhm. Wollen wir mal weitermachen mit. Ja, gut, die Bühne haben wir eigentlich gerade schon besprochen vom ESC. Die haben, können wir eigentlich. Nee. Wir haben möchtest ja, du noch? Nein. Also, weil die Bühne hat ja schon. Die Bühne hat ja schon eine Geschichte. Da haben wir uns ja neulich gerade drüber unterhalten. Etwas, was andere Bühnen jetzt schon hatten. Also. Eine LED-Wand, ja. Genau, der Florian Wieder, wir hatten ja gerade von ihm gesprochen, der hat bereits die Bühne des ESC 2011, also in Düsseldorf und 2015 in Wien designt und wird jetzt auch wieder herangezogen für Lissabon für nächstes Jahr 2018. Und diese Bühne hat ja so das Thema Wasser, Meer, also dieses ganze Seefahrer-Thema. Und mit großen Ringen, die sich wohl auch bewegen können. Es sind auch Lichter, spielen da mit. Man verzichtet aber dieses Jahr erstmals, ich glaube seit Oslo 2010, auf eine LED-Wand. Also es wird nicht mehr diese bespielten Hintergründe geben, indem man da irgendwelche Filme abspielen kann und so weiter. Wir können eigentlich mal gespannt sein, was da auf uns zukommt, weil das ist natürlich jetzt auch gelernt und die Länder haben sich natürlich da auch immer so drauf eingestellt und da muss natürlich diese Bühne jetzt irgendwas Gutes und anderes leisten, damit das sozusagen auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal hat von einer Bühne. Also in der heutigen Zeit, wo man da noch mal so einen Schritt wieder zurückzugehen, das ist mutig, würde ich mal sagen. Also ich kann es mir jetzt im Moment nicht so gut vorstellen, wie das irgendwie vor allem, wenn wir wieder erleben, vor allem, wenn wir wieder erleben, dass es dann mehr Requisiten auf der Bühne gibt, die wir jetzt lange Zeit jetzt nicht so oft hatten, nur in streckenweise teilweise nur. Also ich glaube, in der Schweiz hatten wir, glaube ich, dieses Jahr noch so Elemente auf der Bühne. Ja. Aber das ist weniger geworden, weil man einfach in die Projektionsfläche genutzt hat. Das wird jetzt vermutlich dann wieder mehr sein, würde ich mal sagen. Dass dann wieder mehr Elemente auf der Bühne stehen. In den vergangenen Jahren hat man ja auch, die Backings hat man mittlerweile fast immer hinter die Bühne gestellt. Man lässt den Künstler eigentlich nur noch alleine auftreten. Wenn man so mal diese wilden 2000er Jahre betrachtet, wo eigentlich fast jeder Act sozusagen noch mal mit 5 Tänzer, Feuerschlucker und was weiß ich nicht irgendwie auf der Bühne. Da war immer richtig was los, wo man so dachte, boah, ey, das ist aber auch ein bisschen too much. Und jetzt mittlerweile, so in diesem Jahr waren es ja auch mehr so Ego-Auftritte. Also der einzelne Künstler trat dann auf und hinter der LED-Wand wurde dann auch noch mal ein Bild von ihm projiziert oder von ihr. Das war dann auch, also insofern ist es dann so ein bisschen, würde ich mal sagen, halt wie in Oslo, wo ja eigentlich nur diese Bälle. Was nicht schlecht sein muss. Was natürlich nicht schlecht sein muss irgendwie. In diesem Zuge dessen ist natürlich dann auch immer so, wenn wir mal so zurückblicken auf die ESC-Bühnen, was uns da eigentlich so am besten gefallen hat. Hast du da so eine Lieblingsbühne? Ja. Dänemark. Dänemark 2013, was? 14. Ich glaube, ja, ne? 14. 2014, dieser schöne Würfel mit diesen Projektionsflächen auf diesen angedachten Quader mit der LED-Wand im Hintergrund. Ich erinnere mich noch immer gerne an diese Eröffnung, wo das Lied von Emily the Forest im Social Media Netzwerk sozusagen, wo alle Leute was einreichen konnten und dann alle projiziert worden sind, das war mega. Also das DR ziemlich viele Sachen drauf. Der dänische Rundfunk hatte da echt Ideen, die ziemlich cool waren und es sah mega gut aus. Und die Bühne ist meine Lieblingsbühne, weil sie einfach so viele Möglichkeiten hatte, die man so vorher nicht in dieser Form benutzt hat. Mhm. Das kam dann immer mehr, ne? Es wurde ja immer mehr, also die netten Jahre wurden immer mehr, aber das war meine Lieblingsbühne mit. Also die sah auch mega gut aus. Also, ja, also gerade dieses, das ja eigentlich nur so eine Andeutung an der Bühne war. Also man hat so einen aufgeschnittenen Würfel da gehabt, das waren ja mehr so Gitter. Und hinten war eine riesige, riesige Wand. Also wenn man da auch davor stand, das war wirklich Dimensionen, die, das hat man so im Fernsehen vielleicht auch gar nicht so von der Dimension her auch so erfasst. Das fand ich schon, während ich zum Beispiel so die Bühne die hat ja auch Florian wieder gemacht, da in Wien, wo das dieses Auge, ich fand es immer so ein bisschen so ein überdimensionaler Eierkarton, wo irgendwie halt, das sollte ja ein Auge sein. Und das fand ich immer ein bisschen sehr klein und provinziell. Die Bühne in Düsseldorf fand ich noch irgendwie, die war ja auch sehr, war auch sehr cool, offen. Ja. Und insofern, und die war ja auch schon, also von der Technik her, da war ja auch die LED. Das erste Mal eine riesen LED-Wand, glaube ich, ne? Das war das erste Mal eine riesen LED-Wand, ne, wenn ich mich ganz irre. Ja, die war jedenfalls sehr riesig. Also das war so. Und die bespielbare Bühne, das ist ja auch erst so in den letzten Jahren irgendwie aufgekommen, wo man dann auch so, wenn so Auftritte waren, wo vielleicht irgendwie ein Schlittschuhläufer und dann wurden diese Spuren halt so nachgezeichnet und so. Und das, das ist schon irgendwie ganz gut. Und wenn man da jetzt natürlich auf solche Elemente irgendwie verzichtet, das wird natürlich, ja, da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Wobei ich natürlich dann vermute, das soll mal so ein bisschen so eine Geschichte sein unter dem Motto, naja, was will man auch jedes Jahr neu erfinden? Und dann setzt man vielleicht die Prioritäten anders, um vielleicht so ein bisschen auch mehr wieder hervorzustechen gegenüber anderen ESCs. Also ich fand zum Beispiel auch die Bühne von 2016, die fand ich sehr lahm mit diesen eckigen Kanten und dann mit diesem Mittelgang. Und es sah eigentlich immer, jeder Auftritt sah eigentlich im Grunde genommen gleich aus. Das hat so ein bisschen dann so den Charme irgendwelcher ESCs aus den 80ern oder 90er Jahren. Ja. Und da kann man halt wesentlich mehr irgendwie auch dazu machen. Also meine schlimmste Bühne war übrigens, da gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, und zwar 2001. Das war in Dänemark. Ja. Ja. Dieses komische Logo, was irgendwie mit irgendwelchen Balken oder so runden Dingern da versucht wurde darzustellen. Und es war so eine riesen Bühne, die man gar nicht ausfüllen konnte. Es war halt auch eine riesige Halle, wenn man sich, das war doch in Dänemark, Fußballstadion. Genau. Das sah halt total, wenn man, glaube ich, in dieser Halle war, hat man, glaube ich, kaum was gesehen auf dieser Bühne. Ja. Von daher, ja. Also war das viel zu überdimensioniert. Die Stimmung war, glaube ich, auch ganz furchtbar, weil es eben halt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, waren es 50 oder 60.000 Leute sogar. Ja, ja, ja. Da sagte man ja nachher auch, ja, und die Stimmung ist im Grunde auch vor Ort gar nicht so rübergekommen und das macht natürlich schon irgendwie da auch was aus. Da kann ich ja mal gerne eben einfügen, es gab ja jetzt die erste Runde der Karten, der Tickets. Ich habe leider jetzt dieses Jahr über den Fanclub natürlich jetzt kein Fanticket irgendwie halt abgekriegt, weil ich auch ein bisschen falsch gepokert habe, weil ich wollte jetzt zwischendurch jetzt doch wieder einen Sitzplatz haben. Es hat natürlich nicht geklappt. Der Ansturm war sehr groß. Ich glaube, unser Fanclub, der hat irgendwie, glaube ich, nur die Hälfte dessen an Kontingent bekommen, was irgendwie angefragt wurde, weil natürlich jetzt auch im Moment ganz viele Leute auch nach Lissabon fahren wollen. Die Zeitschriften sind ja irgendwie im Moment voll mit Tipps für Reisen nach Lissabon. Und wenn das dann noch so in der Kombi mit einem ESC, dann ist das natürlich sehr stark nachgefragt. Naja, ich habe mich jedenfalls da in diese Schlange reingestellt. Was ich besonders toll fand, dass natürlich die gesamte Seite dann auf Portugiesisch war. Also da war es natürlich ein bisschen schwierig, dann jetzt zu sehen, worum geht's denn? Naja, man stellt Google sich dann Übersetzer. Ja, ja, klar. Aber man stellt sich dann in so eine elektronische Schlange ein. Ich war irgendwie an Platz 6.900 sowieso. Und bei Platz 5.000 waren dann das erste Kontingent irgendwie ausverkauft. Es waren aber, glaube ich, allerdings im Moment nur Stehplätze. Unter anderem vorne an der Bühne und im Finale. Am kommenden Mittwoch, den 20. Dezember, ist dann die nächste Runde. Da geht es, glaube ich, auch wieder ab 10 Uhr auf der Seite weiter. Und da versuche ich mal mein nächstes Glück. Und dann die dritte Runde soll wohl irgendwie im Januar sein. Also allen, die da jetzt auch irgendwie versuchen, an Karten zu kommen, wünsche ich auch toi, toi, toi. Und vielleicht kriege ich ja auch noch ein paar Karten ab. Ja, vielleicht. Wir schauen mal irgendwie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn ich jetzt keine Karten habe, ob ich da jetzt wirklich dann hinfahre. Aber man kann da vielleicht auch vor Ort Public Viewing machen. Da werde ich mich dann noch mal ein bisschen weiter schlau machen. In der Wärme. Das ist doch schön warm. Ja, ja. Also ich bin ja sowieso 10 Tage da. Also wahrscheinlich werde ich tatsächlich irgendwie hinfahren und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, auch im Euroclub ein bisschen Public Viewing dann irgendwie auch zu machen und den einen oder anderen möchte ich natürlich dann auch vor Ort mal wieder wiedersehen irgendwie. Man sieht sich ja manchmal dann auch nur so direkt vor Ort dann beim ESC und schon daher lohnt es sich wahrscheinlich dann auch irgendwie dorthin zu fliegen. Also das so als kleine Ausblick. Gut, dann haben wir die Bühnen eigentlich durch. Dann können wir eigentlich weitermachen mit Österreich. Ja, wir wissen schon wieder zwei neue Teilnehmer sogar, ne? Beide genau, intern ausgewählt, genau. Cesar Sampson oder Samson ist eigentlich bekannt als Vocal Coach, hat auch für Bulgarien den Vocal Coach gemacht, wenn mich nicht irre, dieses Jahr. Mhm. Und soll ja so ein bisschen elektronisch unterwegs sein. Ich kenne keinen einzigen Song von ihm. Es gibt auch nichts wirklich online oder so. Von daher muss man einfach mal abwarten, was für ein Song da kommt. Ich habe keine Ahnung. Von daher Müssen wir mal sehen. Also. Nein, wir setzen das hier mal in die Shownotes. Gibt's doch einen? Da, ja, also es gibt so einen ORF-Beitrag von dem Tag, wo, bekannt, wo er bekannt gegeben wurde. Da war er dann im Interview. Und da sagt er irgendwie, er würde einen stampfigen Song, der also auch ein bisschen nach vorne geht. Was für ein Song das ist wohl in Österreich noch Staatsgeheimnis. Das wissen wohl nur ganz wenige Leute. Ja, aber ich glaube schon, dass er so mehr so im Soul-Bereich oder so halt auch unterwegs ja, ist. Ja. Aber ja, er hat bei, er hat 2016 als Backing ist der mit Polly Genova sozusagen auf der Bühne gewesen. Also bei ihrem Auftritt war sie ja erst alleine und am Ende des Songs kamen ja die Backings halt raus und da war er einer von denen. Und bei dem Christian Christoph, hieß der, glaube ich, der dieses Jahr für Bulgarien an, da hat er den Vocal Coach irgendwie halt gemacht. Und ja, ist 30 Jahre alt, glaube ich, und ist auch in der Branche wohl eher so im Hintergrund irgendwie tätig. Denke mal, aber ist, also erstmal hat er schon mindestens zweimal Eurovisionsluft geschnuppert. Insofern, glaube ich, wird er da schon wissen, was er da tut. Manche, die dort antreten, wissen ja nicht, was da auf sie zukommt. Nee, insofern, glaube ich, bringt er da auch ein bisschen Expertise irgendwie halt mit. Und ja, die Österreicher verzichten ja auch dieses Mal wieder auf einen Vorentscheid, wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Aber sie haben ja auch letztes Jahr oder dieses Jahr mit Nathan Trent ja auch einen ganz guten Künstler, der sicherlich beim Publikum nicht so super ankam, aber zumindest in der Jury. Und der ja auch ich glaube, für West Side Story, glaube ich, im Moment gerade auf der Bühne steht irgendwie und dort Musical auch macht. Also insofern, Österreich hat mit Sicherheit genauso gute Leute, wie wir das hier eben halt auch in Deutschland haben. Ja, genau. Genau. Dann haben wir noch den australischen Vertreter, und zwar Jessica Mauboy, die uns schon bekannt ist, denn sie hat 2000 und ich glaube, auch 14, genau. Auch 14. Auch 14. In, in Kopenhagen dort den Intervall-Eck gemacht im Finale. Und, nee. Im Semifinale war das. Im Semifinale sogar. Genau. Okay. Und hat dort auch, naja, die Nummer war jetzt nicht das Beste, aber was ich jetzt so gehört habe, du hast ja einen tollen YouTube-Link geschickt, wo sie wirklich die Bühne rockt wie eine Pop-Diva, was man von ihr so gar nicht so kennt. Von daher ziemlich cool. Ich glaube, wenn sie den richtigen Song hat, ist es, glaube ich, auch ein wieder sehr, sehr guter Kandidat für Australien. Obwohl der letzte Kandidat jetzt nicht so das Nonplusultra war, aber sie ist da, spielt ja in einer anderen Liga, glaube ich. Ja, also das war ja damals irgendwie immer mal wieder dieses an der Tür gekratze von Australien. Wir wollen ja unbedingt mitmachen beim Eurovision Song Contest. Und dann haben sie das ja bei dem ESC 2014 mit so einem ganz lustigen Clip irgendwie gelöst, wo sie dann bei Jan-Ola Sand irgendwie im EBU Headquarter angerufen haben und ja, wir wollen mitmachen und so, und er dann so ganz suffisant, ja, ja, klar, wenn ihr zu Europa gehört, dann könnt ihr ja gerne mitmachen. Naja, und dann sieht man, wie so mit so einem Hubschrauber dann der ganze Kontinent dann in Richtung Europa transferiert wird und so. Und im Anschluss kommt dann dieser Intervall-Act, wo Jessica dann irgendwie auftritt. Da finde ich allerdings auch, das habe ich dann im Nachgang mir nochmal angeguckt, da fand ich sie tatsächlich auch noch nicht so doll. Das ist jetzt auch. Aber genau auch, so ist es. Das ist jetzt aber auch so gut 3 Jahre her. Und vielleicht macht es auch manchmal Sinn, dass, weil es als es dann 2015 hieß, jetzt ist Australien auch als Teilnehmer, als geduldeter Teilnehmer, sage ich jetzt mal, irgendwie mit dabei. Da habe ich schon gedacht, ach ja, da werden sie ja bestimmt die Jessica Mauboy irgendwie halt dann auch nominieren. Und das haben sie dann nicht getan. Und ich glaube, wahrscheinlich waren diese 3 Jahre auch ganz gut, weil das setzen wir euch auch gerne noch mal in die Shownotes. Sie hat da bei so einer Veranstaltung richtig so ein geiles Live-Stück, weil ich gucke immer ganz gerne, wenn so ein Name genannt wird für den ESC irgendwie, ja, was können die denn eigentlich live? Weil darauf kommt es ja an. Ich muss mir nicht irgendwelche Vevo-Clips irgendwie oder Spotify-Downloads irgendwie halt anhören, wo sie irgendwie so Studio-Versionen singen, sondern ich will ja wissen, können die irgendwie live singen oder haben sie auch eine Bühnenpräsenz? Und das hat sie wirklich. Und das hat sich auch schon in den letzten Tagen und Wochen immer schon mal so angedeutet, dass sie das irgendwie sein könnte. Aber ich glaube, dass da haben sie wirklich eine ganz gute Künstlerin. Ja, also sie ist in Darwin geboren, 1989. Dann war sie Zweite in der vierten Ausgabe von Australian Idol. Das muss, glaube ich, 2006 war das, glaube ich. Wow, das ist ganz lange her. Ja, und war dann irgendwie eine Zeit lang bei den Young Divas. Das war wohl auch so eine Frauengruppe. Und ist dann aber irgendwie seit der Zeit irgendwie auch mittlerweile solo unterwegs. Und ich habe in den letzten Tagen, bevor das bekannt wurde, sah man immer so bei Instagram auch schon so ein paar Sachen von ihr, die so darauf hindeuteten. Das war dann wohl auf dem Weg dann zum Studio, wo sie da eben halt dann vor der Presse dann bekannt gegeben wurde, ist sie da irgendwie in so einem Transporter mit ein paar Leuten. Und da haben sie so aus dem Autoradio dann so ein paar Sachen angespielt, speziell so Sachen aus den 80er Jahren, so Rick Astley und so. Und hat sie dann dazu gesungen und so. Dann dachte man schon, na, ist das irgendwie ein kleiner Hint irgendwie auf den ESC? Und es war wohl dann tatsächlich auch, weil am nächsten Tag hieß es dann, sie würde das dann für Australien machen. Ja, ja. Genau. Bei Australien scheiden sich ja leider immer so ein bisschen die Geister, weil ja manche sagen, ja, das gehört ja irgendwie da gar nicht mit dazu. Ja. Das ist wettbewerbsverzerrend und so weiter. Also die Musik, die dort aus Australien kommt, ist ja schon immer so ein bisschen so USA-like. Und, ja, stimmt. Ja, und ich finde, es wertet den ESC so ein bisschen auf. Und das ist eben halt auch immer wieder so eine Geschichte, die haben halt einfach auch die Kohle, um da auch ein bisschen wieder Geld mit in diesen ESC irgendwie halt reinzuspielen. Sie sind irgendwie ganz begeisterte ESC-Teilnehmer, also oder auch Fans, auch schon seit vielen Jahren. Und seit den 70ern, muss man so dazu sagen, die übertragen das seit den 70er Jahren. Also, und ich weiß auch, dass die EBU gerade plant, sie auf Dauer, also auch ohne, dass sie da eingeladen werden, auf Dauer auch wirklich zum ESC zuzulassen. Ja. Das heißt, ich muss man halt mal sehen, das soll jetzt irgendwie eine Regelung geben bei der EBU demnächst dafür. Ich habe das irgendwie gelesen, dass das geben soll, dass die auf Dauer wirklich teilnehmen dürfen, ohne dass sie eingeladen werden. Tobias schreibt gerade, sie ist auch zur Hälfte Ureinwohnerin. Das heißt ich glaube, Aborigine, glaube ich, da. Ja, genau, so Hälfte. Also es ist Mischling, das klingt ein bisschen doof, aber sie ist halt dunklere Haut auch, ne? Haut, genau. Das könnte ganz interessant werden, glaube ich, wenn sie mit einem richtigen Titel da auf die Bühne geht. Von daher müssen wir uns überraschen lassen. Und also man muss mal sagen, auch vor dem Lichte des deutschen Vorentscheides, also die Konkurrenz schläft nicht. Und am Ende wird sich zeigen, ob das dieses Ganze, was man jetzt in Deutschland aufstellt, ob das wirklich auch reicht. Weil die anderen sind natürlich auch, die schlafen natürlich auch nicht. Und ich im Moment muss ich sagen, all die Teilnehmer, die dort bekannt geworden sind, da sind richtig gute Leute dabei. Ja. Das wird schwierig. Das hängt natürlich immer noch, der Song und wie sie dann auftreten und ob die Nervosität irgendwie reinkommt. Die Tagesfassung ist und so etwas. Ja, aber es sind halt im Moment auch ganz viele dabei, die es also nicht so Lena-like irgendwie, im Februar kannte sie noch keiner und im Mai steht sie auf der Bühne und gewinnt den ESC. Also ich glaube, dass es macht schon auch Sinn, auch Leute zu schicken, die zumindest auf der Schwelle dessen sind, dass sie schon wirklich so Bühnenerfahrung haben, vielleicht mit den Medien auch schon Erfahrung haben. Das wird, glaube ich, das wird sehr interessant. Also es ist jetzt nicht irgendwie im Moment, also es sind ja noch, ich glaube, wie viele sind bekannt? 7, 8 Leute von 42, 43 irgendwie. Da wird es mit Sicherheit auch noch so Leute dabei, wo man wieder sagt, um Gottes Willen, was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, na klar. Also, vor allem aus Weißrussland. Die haben immer so gerne Sachen, die man sich überhaupt nicht anhören kann. Also ich erinnere da an so Zombie-Songs, die in ihren Live-Performance ganz schrecklich gewesen sind. It's Like Zombies heißt der Song. Ich weiß nicht mehr die Band. Ganz, ganz schrecklich. Also, aber die Navi-Band in diesem Jahr wird das auch das, super. Ja, das nicht. Aber die übertragen auch immer ihre Live-Tests im Weißrussland. Und regelmäßig haben sie das getan. Und da waren halt Bands dabei, wo ich echt sage, oh Gott, das zieht die Szene, zieht die Schuhe aus. Mhm. Also das ist jetzt viel, viel besser geworden, aber da müssen wir halt mal sehen, ne? Ja, also, aber es ist natürlich, man muss natürlich auch solche Sachen auch immer im Lichte dessen irgendwie halt sehen, ja, wie der Musikgeschmack ist, auch seinen eigenen Musikgeschmack muss man da ja manchmal auch ein bisschen zurückstellen, weil es geht ja auch darum, dass es den Massen gefällt. Und insofern, ja, sind wir mal gespannt, was da so weiterkommt. Aber jedenfalls auch an diesen beiden Beispielen in Österreich und in Australien kann man wieder sehen, auch eine interne Auswahl muss nicht immer schlecht sein. Wenn da ein gutes Team Nein. ist, was einen guten Künstler dort erkürt oder rausfindet. Kürt. Kürt, genau. Kürt. Mir fehlte gerade das Wort. Also insofern glaube ich, ist das schon mal eine gute Ausgangsbasis und man das geht da ich irgendwie auch. Gut ins neue Jahr und ist dann mal gespannt, was da irgendwie auf uns zukommt. Ich müsste gerade mal direkt mal gucken, habe ich das irgendwie, ich glaube, es sind irgendwie noch etwas unter 150 Tagen bis zum Finale. Und insofern glaube ich, ja, wir gehen mit schnellen Schritten auf diesen ESC irgendwie halt zu. Wir sind ja gut in der Zeit. Ich sehe. Ja. Dann können wir uns so langsam verabschieden. Wir haben ja eigentlich alles besprochen, glaube ich. Oder hast, ja. Also wir haben jetzt eigentlich, wir werden mal im nächsten Jahr, im Januar gleich in der nächsten Folge, werden wir uns dann mal ein bisschen mehr auch den Vorentscheiden widmen, die dann jetzt auch losgegangen sind. Jetzt kurz vor Weihnachten geht ja in Albanien der Vorentscheid los, der ja so ein bisschen so ein albanisches San Marino ist mit großem Orchester und ja, es dauert auch immer sehr lange, aber die Werbung ist dort auch sehenswert, kann ich nur dazu sagen. Wir werden mal auf escgreenroom.de auch den Stream dann veröffentlichen. Dann könnt ihr das, wenn ihr Lust habt, auch irgendwie vor Weihnachten noch mal mitverfolgen. Und wir werden uns dann auch mal mit den Melodiefestivalen auch ein bisschen näher beschäftigen. Da ist ja auch so eine Line auch bekannt Liste. Gegeben worden. Genau. In der die so. Übrigens auch jetzt vom Sanremo Festival auch, da gibt es auch eine Liste, da Richtig. Können wir uns auch mal drüber unterhalten. Aber da sind jetzt auch einige bekannte Namen dabei, da müssen wir mal dann genauer reden, wer da so in Frage kommt. Jo. Ja, dann sage ich euch guten Rutsch. Ja. Frohe Weihnachten. Wir hören uns im nächsten Jahr, glaube ich. Und wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wie auch immer. Ja, vielen Dank, Sascha. Und ich habe mich zu bedanken, genau. Das, ja, genau. Dann werden wir mal im nächsten Jahr auch schön weiter unseren kleinen, aber feinen Podcast zum Eurovision Song Contest weitermachen. Dann also, bis dann. Ich wünsche auch noch mal schöne Weihnachten und guten Rutsch. Genau. Falls ihr uns dann später hört, dann gut gerutscht zu sein, wie auch immer. Das genau, ist ja, so läuft ist ja immer sehr zeitunabhängig, so ein Podcast. Und ja, alles Gute und wir hören uns im Januar wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.